so ablaufen, dass ich diese Grafiken projizieren wollte und dann halt eben erläutern. Weil es sieht so aus, als ob ich halt eben das jetzt einigermaßen dann nochmal stärker darstellen und erklären muss, was denn hier zu sehen ist. Vielleicht mal ganz kurz zur Struktur und zur Kernthese meines Referats erstmal. Also die Kernthese lautet, dass sich in der Krise, in der Ukraine, die Weltkrise des Kapitals spiegelt. Man kann anhand dessen, was dort abgelaufen ist, auch ganz gut die Entfaltung der Widersprüche auf globaler Ebene verfolgen oder darlegen. So, und die zweite Kernthese lautet, dass ohne die Wirtschaftskrise, die in der Ukraine ausgebrochen ist, seit dem letzten Kriseneinbruch 2007, 2008, dass ohne diese Wirtschaftskrise es diese Auseinandersetzung, diese geopolitischen und militärischen Auseinandersetzungen nicht gegeben hätte. Man könnte sogar sagen, dass der Ukraine die ökonomische Basis der staatlichen Souveränität abhanden gekommen ist. Und deswegen wurde dieser Staat, dieser Land dann zum bloßen Objekt dieses geopolitischen Great Game zwischen Ost und West. Ich hoffe halt eben dieser, und mein Ehrgeiz bestand in diesem Referat darin, diese These empirisch zu verifizieren, anhand vieler bunter Grafiken, die das dann halt eben darstellen. Okay? Ja. Die erste Grafik, die ich hier habe, die ihr gerade nicht sehen könnt, stellt einfach nochmal dar, dass es sich bei der Ukraine sozusagen um das schwächste Kettenglied darstellte aller Transformationsgesellschaften. In der Ukraine gab es den heftigsten Wirtschaftseinbruch und während der Systemtransformation in den 90er Jahren und auch die schwächste Phase der Erholung innerhalb nahezu aller postsowjetischer Staaten. Bei der Grafik hier sieht man zum Beispiel die Entwicklung des Bruttosozialprodukts zwischen 92, also dem Zusammenbruchszeitraum, und 2013. Und bei der Ukraine ist sie mit Abstand am niedrigsten. Selbst Länder wie Russland, durch die ja ebenfalls einen sehr starken Zusammenbruch erlebte, haben von der Wirtschaftsentwicklung her oder von der Konjunkturentwicklung her eine viel bessere Bilanz vorzuweisen dieses Krieges. Jahrzehnts zwischen 92 und 2013. Also ich nehme mal einfach so ein paar Zahlen, damit man das nicht sieht. In der Ukraine hat man die Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts zwischen 92 und 2013 von ungefähr 50%. Also um 50% ist das Bruttoinlandsprodukt gestiegen in diesem Zeitraum. In Russland waren das 130%. Also sieht man, es ist ein sehr, sehr weiter Unterschied. Belarus, das sind sogar 52% Anstieg des Bruttoinlandsprodukts. Deswegen sind auch so Länder, die auf Energieexporte fokussiert sind, wie Turkmenistan, die haben über 300% an Bruttoinlandsprodukt, an Zuwachs erfahren in diesem Zeitraum. So vielleicht als ein Beispiel oder zur Illustrierung der Tatsache, dass die Ukraine halt eben besonders schweren Systemtransformation durchmachte. Wie sah das jetzt konkret historisch aus? Ab die gesamten 90er Jahre in der Ukraine, das war eine Phase des extremen wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Das Bruttoinlandsprodukt kollabierte dort in zweistelligen Prozentraten jährlich. Über einen Zeitraum von 5-6 Jahren sank die Wirtschaftsleistung um mehr als 10%, teilweise um 22% innerhalb eines Jahres. Es fand dort also ein regelrechter Zusammenbruch der Warenproduktion statt. Man kann von der Massenpauperisierung sprechen, von der umfassenden Deindustrialisierung, vor allen Dingen im Westen des Landes, und auch von einem zeitweiligen Zusammenbruch der Warenwirtschaft. Also es ist ja bekannt, dass die Leute zum Beispiel die Beschäftigten dort in Betrieben keinerlei Löhne erhielten. Zeitweise wurden sie durch Naturalien vergütet. Also man hat Leute, die zum Beispiel in Lampenwerk gearbeitet haben, die wurden mit Lampen bezahlt. Man hat die Lampen gekriegt und haben versucht, sie dann auf dem Markt zu verkaufen. Es fand eine Rückkehr zur Subsistenzwirtschaft statt. also viele Rentner, die natürlich deren Renten nicht mehr ausgezahlt wurden, die überlebten dadurch, dass sie halt immer auf ihren Datschen dann Nahrungsmittel angebaut haben, eingelegt haben und dieses dann verkauft haben auf den Märkten. Es fand eine Hyperinflation statt. Die gesamten Vermögen, Geldvermögen, die akkumuliert worden sind während der Sowjetzeit, die sind alle durch die Hyperinflation entwertet worden. Das waren mehrere 1000% innerhalb kürzester Zeit. Also wir haben es bei der Ukraine mit einer pauperisierten Gesellschaft zu tun, die halt eben wirklich in den 90er Jahren eine Art Wirtschaftsschock durchleben musste. Und die, ja, vielleicht so viel dazu. Und was habe ich noch so? Es fand auch ein massiver, also was noch den Zusammenbruch dieser Gesellschaft dort, dieser Warenproduktion der Stadtsozialistischen dort illustrieren würde. Ich habe noch eine Grafik zum Bevölkerungsrückgang in der Ukraine. Der war massiv. Also in der Ukraine leben jetzt Millionen von Menschen weniger als in den 90er Jahren. Das ist natürlich erstmal Abwanderungsbewegung, die da stattfanden. Aber die Leute sind tatsächlich auch daran gestorben. Die Lebenserwartung in der Ukraine ist abgesunken von mehr als 70% Ende der 80er Jahre auf 67%. Jahre. Jesus. Ja. Auf 67 Jahre. Ja. Und ich habe hier natürlich noch eine tolle Grafik zur inneren Struktur, zur Spaltung der Ukraine. Diese ganzen Zusammenbruchsprozesse liefen sehr ungleichmäßig ab. Besonders hart betroffen war der Westen der Ukraine. Wir haben innerhalb des Landes eine Peripheriebildung, die eigentlich umgekehrt ist zu dessen, was wir kennen. Also bei uns ist es ja so, in der BRD, dass der Osten als die innere Peripherie der BRD gilt. In der Ukraine ist es genau andersrum. Der Westen der Ukraine bildet die sozioökonomische Peripherie, der Osten. Im Osten konnten sich noch Teile der alten sowjetischen Industrie halten. Und deswegen kann man vom Westen der Ukraine als von einer ökonomischen Zusammenbruchsregion sprechen. Und das kann man sehr gut an den Durchschnittslöhnen in der Ukraine sehen. Im Osten, in einigen Regionen des Ostens, hat man durchschnittlichen Verdienst von um die 3000 US-Dollar. Im Westen. Jahreseinkommen ist das, ja. Bitte? Jahreseinkommen. Ja. Das ist das, oder Monats? Oder Monats. 3000. Aber das ist natürlich, die reellen Einkommen sind viel niedriger. Selbstverständlich, es geht ja natürlich auch um, wenn ihr alle berechnet, auch die ganze Oligarchie. Im Osten sitzen das nur noch 1200 ungefähr. Also man hat eine sehr, sehr starke Spaltung dort, nicht? Sozioökonomische. So. Und diese sozioökonomische Spaltung in dem die westukrainischen Zusammenbruchsgebiete und in den russophilen Osten, die ist natürlich dann auch kulturell grundiert. Der Westen der Ukraine, der ist griechisch-katholisch, ukrainischsprachig. Er ist sehr stark westorientiert. Er war nie über längere Zeit Teil des russischen, des Zarenreiches oder der Sowjetunion. Und er ist auch sehr stark antirussisch geprägt. Von der Geschichtspolitik findet ihm, das ist auch wichtig jetzt bei den aktuellen Auseinandersetzungen, geschichtspolitisch findet im Westen eine Glorifizierung dieser ganzen Nazi-Kollaborateure statt während des Zweiten Weltkrieges. Also der UPA, der ukrainischen Aufstandsarmee und Bandera und so weiter und so fort. Der Osten ist wiederum russisch-orthodox, russischsprachig. Er ist orientiert gegen Russland. Und von der Geschichtspolitik findet dort eine Identifizierung mit der Roten Armee statt, einem großen Vaterländischen Krieg. Wichtig ist. Da mal kurz was, ja, aber ja, ihr könnt entgegenfangen, ich merke ja selber, das ist hier nicht so. Die ukrainische Grenzziehung wann genau passiert und kann man eigentlich sagen, dass es ein ziemlich willkürliches Konstrukt gewesen ist damals, die sozialistische ukrainische Sowjetrepublik. Ja, also der Westen der Ukraine, der ist ja erst nach dem Zweiten Galizien und dergleichen, ne? Ja, der Westen ist ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg richtig zur Sowjetunion gekommen. Vorher war ja gehörte er zur Österreich-Ungarn, später zur Polen, ne, und Polen. Erst ab 1945 ja. dieses wirklich finstere Eckchen Europas, ne, kam das Ganze zur Sowjetunion nach 1945. Und selbst da war es so, dass im Westen noch bis weit in die 50er Jahre es eine Aufstandsbewegung gegeben hat, während der Sowjetherrschaft. Also ich habe seinen Namen vergessen, der Typ, der Trotzki umgebracht hat. Genau, der wurde später auf Bandera angesetzt. Und dass der, nachdem Bandera umgebracht wurde und nachdem auch Schuschkewitsch da in der Ukraine umgebracht wurde, dann brach das zusammen. Also bis weit in die 50er Jahre haben diese Nationalisten noch während der Sowjetunion gegen die Rote Armee, gegen die Sowjetbürokratie dort gekämpft. So, wo waren wir jetzt? Ah ja, noch wichtig zu dieser ganzen Industrie, die es dann noch gibt, ne, zu dieser Schwerindustrie und Rüstungsindustrie. Sie ist nicht konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt. Dieser ganze Osten ist auf Russland ausgerichtet, das muss man noch bedenken. Es gab nur eine ganz kurze Phase, wo sie tatsächlich auf den Weltmarkt erfolgreich werden konnten, sein konnten, in Ostukraine. Dazu komme ich aber später noch. Die Wirtschaftsverbindungen zwischen Ostukraine und Russland sind immer noch sehr eng. Okay? Und auch essentiell für das Überleben dieser ganzen Industrie dort. So, also es gibt zwei innere halt eben Charakteristika Ukrainer. Das war einmal diese innere Spaltung, die ich mal darstellen wollte, also in Peripherie, ja, die west-ukrainische Peripherie und der schwerindustrielle Osten. Und dann natürlich zweites inneres Charakteristika ist die Oligarchie, die Oligarchieherrschaft in der Ukraine. So, woraus entstand diese Oligarchie? Die entstand natürlich aus der Nomenklatur, aus der spätsozialistischen Nomenklatur. Das sind halt eben die Funktionsträger innerhalb der Sowjetbürokratie gewesen, die dann in der Transformationsphase, in dieser zusammenbruchsartigen Transformationsphase, es geschafft haben, durch Zusammenarbeit mit mafiösen Netzwerken, durch das physische Ausschalten von Konkurrenten, halt eben möglichst große Stücke dieser Konkursmasse an sich zu reißen. Diese Oligarchie ist dann meistens in Clanverbände, in Seilschaften organisiert, die halt eben von oben nach unten runtergehen. Und Avance und das Vorankommen in diesen Netzwerken beruht dann halt eben nicht unbedingt auf Leistung, sondern halt eben auf Loyalitäten, die man dann halt eben erbringen muss. Der Staat wurde praktisch zur Beute dieser konkurrierenden Seilschaften und Oligarchen-Clans. So wie sie halt eben die Wirtschaft unter sich aufgeteilt haben, finden auch Bereiche des Staates dann, werden dann von denen übernommen und ihren eigenen Interessen untergeordnet. Die Staatspolitik in der Ukraine dient der Durchsetzung der Interessen dieser herrschenden Clans. Der Staat funktioniert somit nicht mehr als ideeller Gesamtkapitalist. So etwas gibt es in der Ukraine nicht. Die Staatspolitik war immer nur darauf gerichtet, die Interessen eines bestimmten Clans, der es gerade geschafft hat, diese oder jene Staatsfunktion oder jenen Staatsbereich zu okkupieren, dann durchzusetzen. Deswegen fand schon vor dem Krisenausbruch eine Aushöhlung und Destabilisierung des Staatsapparates statt, durch Korruption, Nepotismus, Vetternwirtschaft. Diese Oligarchieherrschaft ermöglichte es auch von außen her, möglichst schnell zu intervenieren oder möglichst gut zu intervenieren, denn bestimmte Oligarchenfraktionen dann für bestimmte außenpolitische Optionen gewonnen werden könnten. Vielleicht nur ganz kurz mal ein paar Oligarchen. Ich nenne mal ganz kurz mal ein paar Oligarchen, die besonders wichtig auch im gegenwärtigen Machtprogramm der Ukraine sind. Das ist natürlich erstmal Riad Akhmetov, der ungefähr 12 Milliarden US-Dollar schwer ist. Er gilt als der reichste Mann der Ukraine und als der ungekrönte König des Donbass, also dieses schweren Schwerindustriegebietes im Osten. In seinem Industriekonglomerat arbeiten rund 300.000 Menschen. Also es ist wirklich ein riesiges, gigantisches Unternehmen, was er da aufgebaut hat, Firmengeflecht. Und der Mann, das war der Mann, der die Partei der Region praktisch finanziert und aufgebaut hat, zusammen mit anderen ukrainischen Oligarchen. Die Partei der Region war halt eben die politische Front der ostukrainischen Oligarchie. Natürlich ist jetzt noch Petro Poroschenko, der Schokoladenkönig, wichtig, der 1,6 Milliarden US-Dollar schwer ist. Und dieser Poroschenko hat halt eben eher eine westeuropäische Ausrichtung. Er hat schon bereits während der Orangen Revolution Juschtschenko unterstützt. Also wir erinnern uns noch 2004, als die westlich unterstützte Orange Revolution dann Juschtschenko und Timoschenko an die Macht spielte. Die wurden bereits damals schon von Poroschenko massiv unterstützt. Um euch mal vielleicht ein Beispiel für diese Verflechtung dazu zu geben, die es innerhalb dieser Clans gibt. Poroschenko ist der Pate der eines Kindes von Juschtschenko, des damaligen Präsidenten. Umgekehrt ist auch Juschtschenko der Pate eines Kindes von Poroschenko. Also man versucht dadurch halt eben durch solche Patenschaften dann sich Loyalitäten zu kaufen. So, noch wichtig ist noch Igor Kolomoyskyj, der ist jetzt gerade Gouverneur von Dnipropetrovsk geworden nach dem Putsch. Er ist 6,5 Milliarden Dollar schwer und Eigner der für Privatbank. Das ist der wohnte bis vor kurzem noch in der Schweiz, ist ein ukrainisch-israelischer Staatsbürger und besitzt die größte Bankengruppe der Ukraine. Und was bei ihm interessant ist, wurde halt nach dem Putsch, nach dem Regierungswechsel damit beauftragt, Dnipropetrovsk, das ist ein Industriezentrum, ein wichtiges im Osten, und da ist auch ziemlich viel Rüstungsindustrie, was für Russland so wichtig ist. Er wurde damit beauftragt, dieses Gebiet dort zu sichern. Und er tat das, indem er eine Privatarmee aufstellte. Er hat Leute angeheuert, die halt eben dort als seine Privatmiliz tätig sind. Und interessant sind vielleicht die Preise dort. Wenn man Milizionär in der Ukraine anheuern will, dann muss man ungefähr 1.000 US-Dollar zahlen. Das ist nicht viel. Also wenn man 6,5 Milliarden Dollar schwer ist, dann macht man sowas, dann stellt man 10.000 Mann aus dem laufenden Einnahmen auf. Ich glaube, er hat 5.000 Mann Milizionäre dort aufgestellt und die haben tatsächlich es geschafft, dort die pro-russischen Gruppen zu unterdrücken, deren Aktivität. Und vielleicht sieht man da schon, wie so langsam die Staatserosion durch Milizbildung dann voranschreitet. Nicht? Ach ja, und so. Also summa summarum zu diesem Oligarchensystem muss man sagen, dass alle Parteien dort als politische Frontorganisationen diverser Oligarchengruppen fungierten. Das war in der Spätphase sogar bei den Kommunisten so. Selbst die wurden später von einigen Oligarchen mitfinanziert oder zumindest es gab Finanzzuweisungen an einige Oligarchen an die kommunistische Partei, die ja später verhängnisvollerweise in die Koalition mit der Partei der Region reingegangen ist und bei den Demonstrationen gegen Janukowitsch nicht mehr mitmachen wollte oder konnte. Was ja dann auch dazu geführt hat, dass diese Bewegung dann von der Rechten so mühelos okkupiert werden konnte, vereinnahmt werden konnte. Okay, also das muss man sich vielleicht merken, die politischen Kämpfe in der Ukraine sind letztendlich eine Fassade für die Verteilungskämpfe innerhalb der Oligarchie. Okay. Eine Frage. Ja. Ist eigentlich auch aus der Zeit dieser sogenannten Rebellen oder dieser Gruppen irgendeinem ukrainischen Oligarchen? Nee, die Oligarchie. Das ist wirklich spannend gewesen. Ne? Also Achmanetow hat sich für den Westen entschieden später. Es gab eine Phase zu Beginn, ne, als die ersten Besetzungen der Verwaltungsgebäude in der Ukraine, in der Ostukraine stattfanden durch diese pro-russischen Rebellen, als er noch zögerte, als sie dort auch noch irgendwie zögerten in der Ostukraine, diese ganzen Rebellen. Aber letztendlich hat sich Achmetow dann später für den Westen entschieden, er ist nach Kiew rüber. Und man hat spekuliert, wieso er das tat. Ich schätze mal, er hat einfach Schiss gehabt, dass er dann marginalisiert wird, wenn diese Gebiete nach Russland dann irgendwie gehen sollen oder wenn Moskau dort sich festsetzen würde, dass er dann praktisch nicht mehr die Machtfülle innehaben würde in einer wie wer sie jetzt hier hat. Und es ist tatsächlich so, dass nahezu alle ukrainischen Oligarchen sich dann mit den westorientierten Kräften verbündet haben. Und das ist natürlich eine Ironie, eine bittere Ironie dieser ganzen Protestbewegung, die ja eigentlich gestartet ist auf dem Maidan als ein Protest gegen Korruption, gegen dieses korrupte oligarchische System. Und inzwischen sind die Oligarchen dort stärker am Ruder als jemals zuvor. Als Oligarch, als Präsident und nahezu überall sitzen sie halt eben in trauter Gemeinsamkeit mit diesen ganzen Nazis dort. So, was ich hier jetzt noch habe, eine ganz tolle Grafik zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in der Ukraine. Ja, soll ich mal in die Luft malen? Dann? Einfach umdrehen. Ja. Das bringt euch nichts. Habt ihr so gute Augen? Oh. Boah, klasse, ne? Hier, schaut mal. Da sieht man den tollen Einbruch, ne? Den wirklich beeindruckenden Einbruch der Wirtschaftsleistung während der Weltwirtschaftskrise 2007, 2008. Okay? Ja, es gab tatsächlich eine kurze Phase, bevor wir mit der Krise da anfangen, mit der jüngsten, also mal den letzten Krisenschub von 2007, muss man was zur Zeit zuvor sagen. Die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts schienen irgendwie eine Erfolgsgeschichte für die Ukraine darzustellen. Ab 2000 bis circa 2008, Anfang 2008, schien die Ukraine sich wirklich schnell zu erholen. Es gab dort Wirtschaftswachstumsraten von mehr als 10% teilweise. Plus 11, plus 12%. Später brach das mal ein bisschen etwas ab. Aber man kann sagen, dass dieses Jahrzehnt von 2000, nicht mal das knappe Jahrzehnt, bis Ende 2008 eine Erfolgsgeschichte darzustellen scheint, die einen großen Teil dieses massiven Einbruchs in den 90er Jahren wieder kompensieren schien. Okay? Und das Interessante ist, wieso? Wieso fand dann diese Erholung, diese konjunkturelle Erholung statt in den ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts statt. Das ist einmal die globale Defizitkonjunktur zu nennen. Wir erinnern uns, in der Ukraine gab es noch diese archaische Schwerindustrie, die zwar global nicht konkurrenzfähig war, aber später, als die ganzen Immobilienblasen aufstiegen, wir erinnern uns, ab 2005, 2006 fand ja ein sehr großer Nachfrageschub nach allen möglichen Vorprodukten, industriellen Vorprodukten, Bauprodukten statt. Und die Ukraine konnte dann sehr viele ihrer Schwerindustrie-Erzeugnisse ohne große Probleme absetzen, einfach weil es einen Mangel zum Beispiel an Roheisen gab, Rohstahl. Dieses konnte dann halt eben auf dem Weltmarkt erfolgreich abgesetzt werden. Das war die kurze Phase, befeuert von der globalen Defizitkonjunktur, in der tatsächlich die ostukrainische Schwerindustrie erfolgreich auf dem Markt agieren konnte. Obwohl sie halt eben an für sich kaum wettbewerbsfähig ist. Vielleicht nur eine kurze Zahl. Zur Produktion einer Tonne Stahl braucht man in der Ostukraine ungefähr dreimal so viel Energie wie im Westen. Das ist einfach sehr ineffizient. Alles noch post-sowjetisch und deswegen kaum konkurrenzfähig an Industrieanlagen dort. Das war das eine. Die globale Defizitkonjunktur, diese ganzen Immobilienblasen, die halt eben einen sehr großen Nachfrageschub auslösten, die haben tatsächlich die ukrainische Schwerindustrie dann mit Nachfrageschub ebenfalls versorgt. Das zweite Standbein dieser Konjunkturentwicklung, dieser guten Konjunkturentwicklung, war die Defizitkonjunktur, die sich selber in der Ukraine entfaltet hat. Auch in der Ukraine fand eine Schuldenblase statt, sie bildete sich aus und interessanterweise waren das sehr oft westliche Banken, Konzerne, die sich dort etabliert haben, vor allen Dingen österreichische, die dort sehr viele Kredite aufgegeben haben, für Immobilien, aber auch sehr viele Konsumkredite. Und dies befeuerte selbstverständlich auch die Konjunktur in der Ukraine. Hier noch ein Bild zur Rohstahlproduktion. Da kann man wunderbar sehen, ab den 2000ern, wie sie sich langsam wieder erholt. Ja? Hier, ich sage euch das mal, das sind die 90er, der Zusammenbruch. Ja? Und hier sehen wir ab den 2000ern, findet halt eben eine Erholung. Und hier die Krise 2007, massiver Einbruch. Okay, also wie in den Jahr gezogen. Habt ihr es gesehen ungefähr? Ja, ne? Tolle Grafik, oder? Was ist da geplottet? Bitte? Was ist da geplottet? Stahl, Rohstahlproduktion. Ja, Rohstahlproduktion geht eine Achse auf der anderen. Das ist Zeit, 90er und. Ach so, in der Quantität. Ja, genau, Quantität. Okay, hier vielleicht kann man es nochmal sehen. Moment. Noch eine schöne Grafik zur Defizitkonjunktur. Ja? Also das kann man wunderbar sehen, wie zum Beispiel an dieser Grafik hier, wie die Autoverkäufe infolge dieser Defizitkonjunktur immer weiter anstiegen. Ja? So, nochmal. Dieser Einbruch, den man da sieht, das ist wiederum 2007. Ja? Vorher hat man gesehen, die Leute haben auf Pump sich jede Menge Autos gekauft. 2007 bricht das richtig zusammen. Und erholt sich auch nie wieder. Okay. Also das war halt eben das, was in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts die ukrainische Konjunktur antrieb. Halt. Einmal die globale Defizitkonjunktur und andererseits eine lokale Schuldenblase, die dort stattgefunden hat, angefeuert von westlichen Banken. Und das Interessante ist, dass damals schon Kredite in Fremdwährungen dort vergeben worden sind, in der Ukraine. Das kennt man ja von Ungarn, dass den Leuten Kredite aufgeschwatzt worden sind, die ja in Schweizer Franken, in Dollar oder in Euro liefen. Ja? Weil angeblich die Zinsen niedriger waren. Okay. Später wird das dann nochmal relevant. Also vielleicht sollte man es schon mal im Hinterkopf behalten. Was denn? Mit den Krediten? Ja, das mit der globalen Defizitkonjunktur und lokalen Schuldenblase und das, was Sie danach gesagt haben. So. Ja, dass die Leute halt eben die Kredite in Fremdwährungen aufgenommen haben. Also die Banken, das waren meistens westliche, österreichische, deutsche. Ich glaube, die Österreicher waren da schwer im Geschäft in der Ukraine. Die Banken haben den Leuten halt eben Kredite in Fremdwährungen aufgeschwatzt, weil die Zinsen, die laufenden Zinsen da niedriger sind. Okay? Also in Schweizer Franken, in Euro oder Dollar oder was auch immer. So, wo war. Das, dazu komme ich später noch. Das wird dann später die. Okay. Wunderbar, die Entfaltung dieser Krise, der Krisendynamik ab 2007, die kann man auch an der Handelsbilanz sehen. Ja? Die Ukraine weist eine dramatische Verschlechterung der Handelsbilanz auf. Mit dem Kriseneinbruch. Auch hier ist das gleichbedeutend mit einer Zunahme der Verschuldung gegenüber dem Ausland, der Auslandsverschuldung. So, gut, muss ich mal gucken. Yes. Ja, und diese negative Handelsbilanz führte halt eben dazu, dass die Auslandsverschuldung der Ukraine massiv zunahm. Ich habe da leider keine Grafik finden können, aber ihr müsst mir einfach glauben, dass sie inzwischen bei ungefähr 60% des Bruttoinlandsprodukts liegt, die Auslandsverschuldung. Und für eine. Ja, das ist aber natürlich, die haben keinen Dollar, ne, den sie dann frei drucken können. Wobei ein zweiter wichtiger Krisenfaktor ab 2007 ist halt eben die Entwicklung der Staatsverschuldung. Ab 2007, ab dem Kriseneinbruch, explodiert die Staatsverschuldung. Und das sieht dann ungefähr so aus. Zunahme ist ab 2007, ne? Also ist auch klar, eindeutig, ne? Was da passiert. So, Staatsverschuldung. Und das wird halt eben dann zu diesem typischen Doppeldefizit. Man hat halt eben ein starkes Leistungsbilanzdefizit und ein starkes Defizit in der im Staatshaushalt. Ne? Das ist dann praktisch dann diese Krisendynamik, die dann zur Eskalation der Schuldenkrise führt. Was man hier noch sehen kann, wunderbar, ist die Industrieproduktion der Ukraine. Also auch dieser enorme Einbruch 2007, eine kurze Erholung, die wir da haben, und dann ab ungefähr 2012 ist dann wiederum alles im Negativbereich, die Industrieproduktion. Okay? Diese Erholung ab 2009, ne, das wir haben den Einbruch und dann findet eine kurze Phase der Erholung statt. Das ist natürlich die Zeit dieser globalen Konjunkturpakete gewesen. Wir erinnern uns vielleicht noch, es findet dieser massive Wirtschaftseinbruch statt nach der Finanzkrise und global werden ja von Regierungen sehr viele Konjunkturpakete aufgelegt. In den USA, in China und das waren 4,7% der damaligen Wirtschaftsleistung. So hoch waren die auf global umgerechnet die Auflagen für die Konjunkturpakete. Auf 2000. Und das hat ihnen tatsächlich nochmal geholfen. Ich weiß, es gibt nochmal bei der Rohstoffproduktion einen kurzen Schub. Zum Beispiel für die Schwerindustrie. Okay, was passiert denn nun? Wir haben halt eben dieses Doppeldefizit, die Auslandsverschuldung nimmt zu aufgrund des Leistungsbilanzdefizits, weil das Land mehr Waren importiert als exportiert. Und wir haben das eskalierende Haushaltsdefizit. Das bringt dann wiederum die Währung sehr stark unter Druck. Ukrainische Währung, das bringt den Wechselkurs der Währung sehr stark unter Druck. Und wir haben darüber gesprochen, die Leute wollen Kredite in Fremdwährung aufgeschwatzt. Was bedeutet nun das, wenn die Währung abstürzt? Dann werden die Kredite immer teurer. Du verdienst ja Hryvnia in der Ukraine. Und wenn die Hryvnia immer weiter abwerten, dann werden die Kredite, die du bedienst, in Dollar, in Franken, immer teurer. Das ist dann halt eben das, was in der Ukraine passierte. Das sehen wir hier zum Beispiel. Wechselkurs, Hryvnia, US-Dollar. Ja? Und es gab halt eben Schübe, in denen er immer weiter abwertete. Ich sag das mal. Einerseits Anfang des 21. Jahrhunderts. Der zweite große Entwertungsschub fand während der Weltwirtschaftskrise statt, 2007. Okay. Und der dritte Entwertungsschub, der fand halt eben Anfang 2014 statt. Okay, das sieht natürlich jetzt nach so einem schubweisen Verlauf statt. Ne? Die Währung liegt stabil und plötzlich wird sie entwertet. Fällt halt. Aber das ist natürlich eine Illusion. Das wurde nur dadurch aufrechterhalten, diese Phasen der Stabilität der Relativen. Dadurch, dass die Zentralbank intervenierte. Die Zentralbank intervenierte und setzte ihre Devisenreserven dazu auf den Markt geschmissen, um halt eben die Hryvnia aufzukaufen und den Kurs zu stabilisieren. Und was passierte nun mit den Währungsreserven der Ukraine? Das sieht man hier. Und die sind natürlich dann sehr schnell erodiert. Also die Schuldenfalle klappte zu. Ich sage euch nochmal den Zeitraum. Zwischen 2011 und 2014. Zwischen Mitte 2014 ist das dargestellt. Ne? Also sie sind am Ende. Das ist praktisch eine Staatspleite, wie ich hier sehe. Okay? Das sind Währungsreserven in Milliarden Dollar. Und das unterste... Ist die Basislinie 0, oder? 10 Milliarden. Das ist abgesagt von 40 Milliarden auf 10 Milliarden ungefähr. Also es ist vorbei. Das war jetzt eine Frage der Zeit. Das Land befand sich praktisch vor der Staatspleite. Okay? Die waren fertig. Und es war diese eskalierende Wirtschafts- und Schuldenkrise, dieser drohende Staatsbankrott, ne? Der die Ukraine zum Objekt des geopolitischen Great Game zwischen Ost und West machte. Das kann man ganz konkret sehen und nochmal zurückverfolgen. Was passierte denn damals? Die Ukraine brauchte einfach Kredite, um den Staatsbankrott zu verhindern und deswegen fanden diese ganzen Verhandlungen zwischen Europa und Kiew und zwischen Moskau und Kiew andererseits statt. Und dabei ging es ja immer darum, wie das Land stabilisiert werden kann und was im Gegenteil dafür zu leisten ist von der Ukraine. Man weiß ja, was die Europäer forderten, das waren natürlich die üblichen Strukturanpassungsmaßnahmen, Reformen, im Gegenzug für Kredite und die Anbindung in die Europäische Union. Als Perspektive. Moskau bot denen halt eben verzichtet auf diese ganzen Reformen, also auf den Sozialabbau und bot halt eben der Ukraine Einbindung in ihr Projekt an, das war die Eurasische Union und niedrigere Energiepreise. Das war der Deal, den Moskau angeboten hat. Milliardenkredit. Und Milliardenkredit. Also Kredite haben ja beide angeboten. Das war ja notwendig. Und die Ukraine ist praktisch dadurch, diese Schuldenkrise, die ökonomische Grundlage der staatlichen Souveränität angekommen. Sorry, ich spreche selten Deutsch. deswegen ist es etwas holprig. Ja, und durch den Verlust dieser ökonomischen Grundlage, durch dieses eskalierende Schuldenkrise, musste die ukrainische Oligarchie sich letztendlich entscheiden. Sie hat jahrelang, also selbst die ostukrainische Oligarchie, Janukowitsch, wollte eigentlich nicht sich Moskau unterordnen. Sie haben jahrelang laviert zwischen Ost und West, versucht halt eben da was rauszuholen, noch, ne, um möglichst lange die Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten. Sie wollten ihren Laden selbst ausbeuten, sozusagen. Irgendwann ging es nicht mehr. Und Janukowitsch hat halt eben die aus Sicht des Ostens richtige Entscheidung getroffen. Er hat sich ja für Moskau entschieden. Nicht? Er hat sich für Moskau entschieden, war bereit, dieser Eurasischen Union beizutreten. Im Gegenzug sollten sie halt Milliardenkredite und für niedrigere Energiepreise erhalten. Und was dann passierte, das kennen wir ja, der Westen ließ dann seine Opposition aufmarschieren, seine Nazis, es war dieser Putschstand, etc. Wichtig ist halt eben, das zu begreifen, dass hier halt eben der Krisenprozess schon sich widerspiegelt. Also was wir da gesehen haben, Leistungsbilanzdefizit, Verschuldung und so weiter, das fanden wir auch bei den südeuropäischen Staaten in ganz ähnlicher Weise. Diese eskalierenden Leistungsbilanzdefizite und diese anhäufende Schulden. So. Was bestand nochmal noch ganz kurz vielleicht zu den Zielen der ganzen Player dort? Also das Ziel Russlands war halt eben die Einbindung in die Eurasische Union. Und die sollte ein potenzielles Gegengewicht zur EU darstellen. Putin schwebte es vor, so einen dritten Machtblock zwischen China und der EU aufzubauen, aus ehemals aus den ganzen postsozialistischen Staaten. Dafür hatte er ja schon Belarus gewonnen, in Kasachstan. Bei Belarus lief übrigens etwas Ähnliches auf, ab wie in der Ukraine. Auch Lukaschenko musste Teile seiner Souveränität gegen Zugeständnisse des Kreml verkaufen, des Pipelines zum Beispiel. Die Einbindung halt eben, diese Transferunion, das alles fand halt eben schon bereits damals statt, statt. Und das musste halt eben Lukaschenko deswegen machen, weil auch bei ihm halt eben es zu einer Zuspitzung der Wirtschaftskrise kam. Wir erinnern uns vielleicht ganz kurz, es gab nur so eine ganz kurze Phase, wo es auch in Weißrussland sehr schlecht aussah und wo es dann eine Eskalation drohte, der Wirtschaftskrise. Und da hat tatsächlich Lukaschenko die Konsequenz gezogen und sich bereit erklärt, halt eben große Teile seines Energiesektors an den Kreml zu übergeben. Und im Gegenzug hat er halt eben dann die bevorzugten Konditionen bei der Energieversorgung erhalten. So, das Ziel der USA und der EU bei diesem Great Game, es gibt dort eine partielle Übereinstimmung, aber sie sind übereinstimmen nicht vollkommen. Also die EU will natürlich eine Konkurrenzveranstaltung verhindern. Ne? Man möchte nicht, dass im Osten so etwas entsteht wie eine zweite, wie eine Ost-EU, die dann tatsächlich irgendwie vom geopolitischen, vom wirtschaftlichen Gewicht mit der EU konkurrieren konnte. Ohne die Ukraine kann das Moskau eigentlich vergessen. Das ist das Entscheidende. Der entscheidende Puzzle, dass Putin fehlt bei seiner Strategie. Die USA wiederum wollten einen einheitlichen eurasischen Machtblock verhindern. Und deswegen war es eigentlich innerhalb der Krise die USA, die ja besonders stark eskaliert hat. Also man wollte, wenn das zum Beispiel die BRD oder Deutschland zusammen mit Russland irgendwas Eurasisches aufbauen. Es gab ja innerhalb der deutschen Bourgeoisie, innerhalb des deutschen Kleinbürgertums gibt es ja sehr starke Tendenzen immer noch, die gerne am liebsten mit Putin, mit Russland zusammengehen würden. Und das versuchte halt eben die USA mit einer möglichst starken Eskalationsstrategie zu verhindern. So, vielleicht erstmal dazu so viel. Was ich mir gleich fertig. Zu groß. So, was haben wir hier noch so? Ja, klar, bitte. Was du gerade im Hintergrund der Zuweisung der Krim an die ukrainische Sowjetrepublik, was war der Hintergrund? Ist das Ablegen der Schwarzmeerhilfe? Nee, das ist die. Ja, ja, das Khrushchev war halt eben in guter Laune, Schenkungslaune und hat dann halt eben Ukraine zum irgendeinem Jahrestag, historischen Jahrestag, die Krim geschenkt. Tatsächlich. Ja, das war damals nicht so. Da, also wie gesagt, es war irgendein Jahrestag der Ukraine, Staats. Genau, irgendwas, und dann hat Khrushchev sich gehört. Okay, gut, ja. Das hat damals ja auch keine große Bedeutung. Nein, nee, das hatte keine Bedeutung. Also natürlich, es gab schon damals irgendwie so Großrussen innerhalb der Partei da, und Kapitel, die ja dass sie das nicht gemacht haben, aber das wurde nicht explizit gemacht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Faktor mitgespielt hat, dass später Khrushchev abgesägt worden ist. Das kann ich mir vorstellen. Dass man ihn das dann übel genommen hat. Also das war aber höchstens ein nachgeordneter Faktor. Weil da ist ein Khrushchev, spielt eine andere Sache eine weitaus wichtigere Rolle. So, ich habe noch was zur Entstaatlichung der Ukraine. Aber, okay. Ja, noch eine Frage, dass die Ukraine sozusagen ein ganz wichtiger Bestandteil des eurasischen Blocks ist, irgendwie Warum ist die Ukraine gerade so wichtig? Ja, weil du musst überlegen, wer da sonst noch drin ist. Da ist nur noch Kasachstan und Belarus drin und nach Armenien, wenn ich mich nicht irre. Und die Ukraine ist der einzige nennenswerte, halt eben weitere Staat, der dann 40 Millionen Bürger einbringt, dann immer noch eine sehr wichtige, für Russland sehr wichtige, industrielle Basis im Osten hat. Du musst dir überlegen, was im Osten an der Militärindustrie ist. Das ist für Russland essentiell. Es gibt teilweise Produkte hergestellt, die in Russland nicht hergestellt werden, die aber für den russischen Militärsektor wichtig sind. Wenn das jetzt tatsächlich sich abspalten würde, müsste Russland seine ganzen Produktionskapazitäten neu aufbauen. Und wie gesagt, die Schwerindustrie, die ostukrainische, ne, die ist ja auf dem russischen Markt in hoher Masse ausgerichtet. Da gibt's, das ist ja praktisch immer noch sowjetische oder postsowjetische Wirtschaftsverflechtung, die es dort noch immer gibt, noch immer bestehen. Für Russland ist das wirklich sehr wichtig. Und eine Abspaltung des Ostens zumindest, das wäre tragisch für die, ne? Auch aus wirtschaftlicher Hinsicht. Wir müssen dann wirklich vieles neu aufbauen, was sonst im Rahmen der Arbeitsteilung dazwischen über die Grenze geht. Ja, klar. Ja, ich muss aber sagen, ihr seid meine Versuchskaninchen. Ich habe bis jetzt noch nie frei referiert. Normalerweise lese ich immer vor. Ne? Und ich dachte, egal, mache ich mal schöne Grafik und halte frei. Ne? Was hat jemand da? Anyway, Frage. Okay, muss man bei dieser Sache, wenn man an das Eurasische Imperium, es gibt eine Offensive. Welches Imperium? Eurasische Imperium. Auch berücksichtigen, sehr stark hat sich die Russische Imperium, die Russische Imperium, die Russland eine sehr starke russische Bewegung gibt, ja, die Dugin. Das ist der Sprecher dieser Bewegung, der Professor in Moskau, nennt sich das nicht. Moskau. Und er macht eigentlich gar nichts anderes als die alte konservative Revolution aus Deutschland, die in den Nationalsozialismus hineingeführt hat. Er hat auch ein ideologisches Wort, sozusagen als Pan-Stabismus, das früher genannt wurde, nennt man ganz anders, wie das zu erneuern, in der Sprache, die links gewechselt ist. Aber wirklich dasselbe ist. Genau. Ein Wort aus der deutschen Ideologie nach Russland und pro-russisch verkauft. Und das war. Es war Putin kein Dugin-Anhänger, aber dass er auch kein Nicht-Dugin-Anhänger ist. Aber dass er da eine sehr ambivalente, mehrdeutige, schwebende Position ideologisch hat, das war mit Kommunismus so nett. Ja, überhaupt nichts. Gar nichts mehr zu tun, ja. Sondern eher mit dem Aufkommen eines neuen Faschismus, diese Überschwellung in Russland. Und das von der ideologischen Position her, und dass das jetzt auf die Ukraine zugeht. In dem Zusammenhang würde ich vorsichtig sein, die Maidan-Bewegung als eine nur vom Westen gesteuerte, sozusagen der Westen, die seine Truppen aufmarschieren, der Bewegung darzustellen, sondern ich glaube, es gab wirklich aktive bürgerliche Kräfte, die nicht gesteuert waren, die das befürchten und sich dagegen wehren. Also, nochmal zu Lugin, da hast du vollkommen recht. Die Ironie dieses ganzen eurasischen Ideologie, die Lugin propagiert, ist ja, dass er das als etwas Urrussisches verkauft, wobei es einfach ein Westimport ist. Ne? Ja, und ich würde dir auch zustimmen, dass das Fenster öffnet Richtung den Weg öffnet, Richtung Faschismus. Das kann da zugespitzt werden. Aber nevertheless muss man schon sagen, dass er inzwischen zum Beispiel abgesetzt worden ist. Er ist nicht mehr Prof. Ne? Also Putin hat ihn geschasst. Es finden auch innerhalb des Kreml Machtkämpfe statt. Ja. Die sehen sich auch von einer Krisensituation und wissen teilweise nicht, wie sie darauf zu reagieren haben. Und zur Ukraine, selbstverständlich ist das nicht zu 100% irgendwie ein Westimport. Ne? Selbstverständlich nicht. Das würde ich nicht sagen. Aber es gab halt eben verschiedene Motivationen, die da mit hineinspielten in diese Maidan-Bewegung. Es gab die Empörung über diese Kleptokratie, die dort nun mal herrscht, die Oligarchenherrschaft. Es gab die Empörung über die miesen sozialen Lebensverhältnisse. Das wird vernachlässigt. Und es gab sicherlich auch noch eine bürgerliche Opposition, die da mitgemacht hat. Ich kann auch dahingehend recht geben, dass es ein Drittel Nazis so ungefähr innerhalb dieser Bewegung. Aber die Dynamik, die sich danach entfaltet hat, diese Zuspitzung und Eskalation des Konflikts, die hat schon dazu geführt, dass die Rechte dort wirklich unglaublich viel an Einfluss gewonnen hat und auch diese ganze Eskalationslogik maßgeblich beeinflussen konnte. Und ich befürchte, dass das, was dort jetzt aufgebaut wird im Westen, das muss unbedingt zerstört werden. Das ist eine Nazi-Republik, die dort entsteht. Eine Republik, in der halt eben die Rechte, teilweise die extrem rechten politischen Konsens ist. Okay? Das ist wirklich etwas, was nicht gelingen darf. Und ich weiß, dass es sich bei Russland um einen autoritären und erzreaktionären Staat handelt wird. Und das ist ja das deprimierende an dem ganzen Konflikt. Das ist wirklich ein reaktionärer Staat, ist die einzige nennenswerte Gegenkraft gegen das, was in der Ukraine passiert, darstellt. Ich würde niemals so weit gehen wie du und zu sagen, dass das gerechtfertigt ist, was in der Ukraine stattfindet. Das muss scheitern. Also ist es quasi wie die Wahl zwischen Westen und Polen? Bitte? Ist es ungefähr so wie die Wahl zwischen Westen und Polen? Ja, aber ich würde trotzdem, Russland ist es noch offen, ob es in den Faschismus übergeht. Du hast recht, es gibt diese Option noch, ne? Es ist noch offen. Aber Ukraine, das sehe ich schon wirklich als so eine Art Nazi-Republik an. Auch wenn es widersinnig klingt. Also wie gesagt, ein formell demokratischer Staat, in dem die extreme Rechte halt eben den Konsens bestimmen. Okay? Das darf nicht gelingen. Das ist dann schon auch vom Hintergrund des Krisenprozesses. Ne? Du musst dir vorstellen, wenn du so eine Nazi-Republik hast, was passiert beim nächsten Krisenschock vielleicht? Ne? Wenn die Nazis maßgeblich den Diskurs da bestimmen. Ja? Okay, aber anyway. Ist es wirklich notwendig, so detailliert wie die Krise? Ich meine, wenn man die zwei Seiten hat, ist es betrachtet, die man darum mehr die sich gegen die Seite vor Nazis zu werden. Das ist natürlich so für die Medien ein schönes Festen. Also man geht hier so zur einen Seite und schaut, wenn der schaut, wie anders ist als Nazis. Allerdings glaube ich doch, dass die Motivation der Menschen häufig eher aus ökonomischen Gründen stattfindet. Das sind zum Beispiel die Gehälter, die Leute haben. Ja, kaufen, das habe ich ja dargestellt. Die Renten und weiter. Und auf globaler Ebene hat man halt auch, dass Russland halt auch um Energieressourcen kämpft. Ja, beispielsweise in Sibirien gibt es Ressourcen, die halt etwas weiter ausstehen. Da sagt man schon, dass sich niemand einbinden sollte, diese Ressourcen, also der Olympe und Co-Insel zu bauen. In Bezug auf die Krim-Annexion beispielsweise geht es ja auch um die Verteidigungsfähigkeit Russland und eben die Fähigkeit, solche Ressourcen in der Hoheit Russlands zu behalten. Mhm. Ja, klar. Okay, vielleicht kommen wir jetzt nochmal, letzter Punkt, den ich ja machen aber handeln wollte, was passiert jetzt im Zuge dieser Eskalation in der Ukraine? Ich wage es zu prognostizieren, dass das einfach nur der erste Schritt, die erste Phase eines Prozesses der Entstaatlichung ist. Ja? der Putsch, der dort stattgefunden hat, diese brutale Machtübernahme, die hat zu einer Demoralisierung des gesamten Polizeiapparates geführt. Die haben verloren und man konnte im Internet ganz tragikomische Bildchen sehen, wo einfach super Nazis zu Bullen rangingen und sagten, Papiere, mach Papiere her. Ne? Und die Bullen voll verängstigt haben ihre Ausweis und Papiere vorgezeigt. Ne? Also mit dem Polizeiapparat in der Ukraine kann man nichts mehr anfangen. Sie sind zwar da, ja, aber wie gesagt, sie intervenieren nicht. Sie haben nicht im Osten interveniert und sie haben nicht im Westen interveniert, als die ganzen Rackets anfingen, halt eben den Staatsapparat zu besetzen. Das hat ja, wie gesagt, auch schon vorher angefangen mit der Aushöhlung und Zerstörung des ukrainischen Staates. Einfach dadurch, dass viele Positionen im Staat, die werden meistens einfach als Einnahmequellen betrachtet. Wenn du erstmal einen Bulle hast, verdienst, was du nicht bist, ne? Du kriegst das ja nicht einfach, indem du dich bewerbst. Du wirst Polizist in der Ukraine, indem du zu einem bestimmten Racket gehörst, einem bestimmten Seilschaft. Du zahlst dann was und wenn deine Verdienste gut genug sind, dann kommst du halt in den Polizeiposten. Und die Leute sind nicht gewohnt, einfach mit Opposition umzugehen. Sie sind gewohnt, halt eben ihre Posten dazu zu nutzen, halt eben möglichst viel Geld zu verdienen. Ein Kumpel von mir hat in der Ukraine studiert. Also wenn du zum Beispiel einen Studienabschluss machen willst, dann ist das selbstverständlich. Das ist immer so, dass du dem drauf dann halt eben was zahlen musst. Das ist überall. Staatspositionen sind halt eben so ein oligarchisches System, vor allem werden als Beute angesehen und als eine Möglichkeit, selber Geld zu verdienen. Okay? Das ist praktisch, also in der Ukraine gibt es inoffizielle Studiengebühren, die man dann zu zahlen hat, gefälligst. Sonst wird man da nie einen Abschluss machen können. Und das ist im Polizeiapparat, in der gesamten Verwaltung, immer so. Auch nur so viel das. Und diese Leute, die halt eben gewohnt sind, irgendwie möglichst hohen Profit aus ihrer Stellung zu schlagen, die verschwanden einfach, die zogen sich zurück, als diese ganzen Rackets anfingen, nach dem Putsch dann Verwaltungsgebäude zu übersetzen, Jagd auf politische Gegner zu machen. Es hätte keinen Sinn, Polizei zu rufen. Ne? Auch im Donbass war das ja so. Die pro-russischen Milizen besetzen dort die ganzen Staatsgebäude und die Polizei regelt höchstens den Verkehr oder so. Konnte man nicht erzählen auf die Leute. Okay, also das staatliche Gewaltmonopol ist nach dem Putsch de facto verloren gegangen und es gab kurz danach, nach diesem Umbruch, auch eine Phase der Willkür und Milizherrschaft. Dann sind halt eben die Nazis rumgelaufen, durch das ganze Land haben politische Gegner teilweise umgebracht, es gab Plünderung von Parteigebäuden, der kommunistischen Partei, der Partei der Region, es fand die Jagd nach Linken statt, nach ehemaligen Anhängern der Partei von Janukowitsch. Und es findet inzwischen eine Militarisierung der Innenpolitik statt. Jeder, der was zu sagen hat innerhalb des Oligarchen-Clans, der baut jetzt seine eigene Miliz auf. Wenn du was zu sagen haben willst, brauchst du halt eben deine bewaffneten Leute. Ich habe das mit diesen Kolomoyski dargestellt und Dnipropetrovsk, der hat halt eben seine 5000 Mann stehen. Julia Timoschenko baut seine eigene bewaffneten Formationen auf, wie auch einige andere. Viele dieser rechten Milizen, die im Osten aktiv waren, die wurden von Oligarchen finanziert. Also es findet halt eben, dass das würde ich als Militarisierung der Innenpolitik bezeichnen. Okay? Dass die Oligarchen, die früher halt eben innerhalb des Staatsapparats kämpfen, ne? Dann werden die Handschuhe ausgezogen. Man muss halt eben tatsächlich schon eine bewaffnete Männer haben. Und das ist ja irgendwie sowas ähnliches, was man auch in den fortgeschrittenen Stadien, den ganzen arabischen Zusammenhang, Gesellschaften erleben kann, in Syrien, im Irak, recht. Und das ist halt eben vielleicht der Anfangsstadium dieses Prozesses. Die rechten Milizen, aber ganz kurz, alles was dort an den Nazis rumläuft in der Ukraine, die haben kommen meistens aus diesen Zusammenbruchsgebieten im Westen, ja? Dort wo es kaum noch Industrie gibt, wo es besonders Arbeitslosigkeit gibt. Dort hat die Rechte, halt die extreme Rechte, ihre gesellschaftliche Basis hergestellt. Dort hat sie tatsächlich schon vor dem Putsch Hegemonie gehabt. die politische Hegemonie mehr gehabt. Also ich erinnere mich, vor ein paar Jahren habe ich einen Bericht aus Lviv, aus Länder, gesehen, wo zum Tag des Sieges am 8. Mai halt eben Leute zum Sowjetdenkmal gehen und auch Angehörige, Verwandte von Rote Armee-Angehörigen, die dort Blumen niederlegen wollten. Und das ging einfach nicht, weil die es blockiert haben. Ne? Nazis haben das blockiert und da war es gerade umgekehrt, dass die Leute, die halt eben noch der Roten Armee gedenken wollten als Befreier, die waren dort in der Minderheit und wurden von den Nazis dann halt eben zusammengeschlagen oder verdrängt. So, die Militärkampagne im Osten, die jetzt stattfand, ne, die wird von einer Vielzahl von Milizen und Gruppierungen getragen. Es gibt daher eine geringe staatliche Kontrolle, zentrale Kontrolle der militärischen Handlungen und Aktionen. Das sieht man auch jetzt an der aktuellen Lage in Donbass. Man hört ja immer wieder davon, dass plötzlich wieder Kämpfe aufbrechen, obwohl es da eigentlich einen Waffenstillstand geben wird. Man kann davon ausgehen, dass das oftmals einfach daran liegt, dass da gewisse lokale Gruppierungen, die da stehen, irgendwelche rechten Milizen dann einfach aus eigener Initiative handeln und dann angreifen. So. Und deswegen zum Abschluss will ich vielleicht wirklich Parallelen zwischen dem arabischen Raum und dem, was jetzt in der Ukraine in einem Anfangsschaden steht, ziehen wollen. Dass das praktisch, dass die rechten Milizen, dass der Rechtsextremismus praktisch so eine ähnliche Krisenideologie ausbildet wie der Islamismus und Dschihadismus im arabischen Raum. Also immer als Extremismus der Mitte gedacht, was ist in europäischen Gesellschaften und Mitte? Das ist natürlich die nationale Identität. Das wird dann halt hier von Nazis ins Extrem getrieben, in so einer deren Zusammenbruchsideologie. Und im arabischen Raum ist es halt eben die Religion, die dort in der Mitte der Gesellschaft steht und die dann halt hier von Dschihadisten im Sinne ihrer Ideologie und zum Mörderregime angeboten. Vielleicht so viel dazu. Vielleicht das als Anfang für als letzte These für Diskussion, ne? Können wir vielleicht.